Kundgabe 6485. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.02.1956. Glaube an die Existenz Jesu. Der Lebenswandel Jesu auf Erden wird oft angezweifelt, wenn nicht gänzlich abgestritten. Und auch dies ist eine Äußerung des freien Willens, sich zu ihm zu bekennen oder ihn abzulehnen. Denn auch den Gläubigen fehlen die Beweise, und doch zweifeln sie es nicht an, weil ihnen von innen die Wahrheit bestätigt wird, was aber bei jedem Menschen der Fall sein könnte, wenn er nicht willensmäßig noch ein Gegner Gottes wäre. Es wird der Glaube an Jesus Christus als Erlöser der Welt gefordert. Also kann es dafür auch keinen unwiderlegbaren Beweis geben. Da es aber keinen anderen Weg zur Seligkeit gibt als über Jesus Christus, so ist gerade dieses Christusproblem eben der Prüfstein des Willens des Menschen. Es ist eine überaus wirksame Waffe des Gegners von Gott, Zweifel in die Menschenherzen zu legen, ob der Existenz Jesu. Und es wird einen solchen Zweifel aufgreifen, der noch Gott widersetzlichen Willens ist, wie er aber ebenso bestimmt verjagt wird von Menschen, deren Widerstand gegen Gott schon nachgelassen hat oder gänzlich gebrochen ist. Es könnte aber ein jeder Mensch solche Zweifel verjagen, denn auch der vernunftbegabteste Mensch kann nicht alle Hinweise, alle Lehren und die christliche Lehre selbst als aus der Luft gegriffen abtun. Und es sprechen weit mehr, in Klammern Hinweise oder Beweise, dafür als dagegen. Der gläubige Mensch bedarf keines weiteren Beweises, denn die Ausgießung des Geistes, die Jesus den Menschen verheißen hat, ist ein so schlagender Beweis, dass jeder Zweifel hinfällig wird. Es kann aber dieser Beweis nicht einem ungläubigen Menschen geliefert werden, weil die Erleuchtung durch den Geist erst den Glauben an Jesus Christus voraussetzt, der durch die Liebe zu einem lebendigen Glauben geworden ist. Die Menschen, die nicht glauben an den Lebenswandel des Menschen Jesus auf Erden, sind so völlig verdunkelten Geistes. Sie finden keinerlei Zusammenhänge. Sie sehen alles nur mit weltlichen Augen an. Sie leben keinerlei geistiges Leben. Und ihr Lebenswandel wird uneigennützige Liebe vermissen lassen, die sichere Aufhellung des Geistes zur Folge haben würde. Es sind Menschen, die sich auf ihren geweckten Verstand berufen, der jedoch beschlagnahmt ist vom Gegner Gottes. Und dieser versteht es wahrlich, solche Menschen zu bestärken in der Ablehnung Jesu Christi und des Erlösungswerkes. Niemals aber werden solche Christusleugner an ein Fortleben nach dem Tode glauben, und ihr Leben, ihre Verstandestätigkeit, wird immer nur das irdische Leben betreffen. Und im Besonderen werden solche Menschen sich einsetzen dafür, den Mitmenschen beweisen zu wollen, dass der Glaube an Jesus Christus ein Phantom sei. Denn sie werden sich nicht mit ihrer eigenen Anschauung zufrieden geben, sondern diese auch auf ihre Mitmenschen zu übertragen suchen. Auch das ist das Einwirken des Gegners von Gott. Denn die Erlösung durch Jesus Christus ist es, die ihm seinen Anhang entreißt. Und er wird alles tun, um den Glauben an Jesus Christus zu untergraben. Jene Christusleugner sind in seiner Gewalt. Und sie wirken auf Erden nur für den Satan, was ihnen jedoch erst verständlich wäre, wenn sie in geistiges Wissen eindringen könnten. Dies aber erst die Folge des Glaubens an Jesus Christus und seine Erlösung ist, die das Wirken seines Geistes im Menschen garantiert. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis wütet in einem Maß, dass ihr Menschen nicht für möglich haltet. Und da eine Erlösung nur durch Jesus Christus möglich ist, wird der Gegner Gottes gerade diese Erlösung zu entkräften suchen. Er wird das Christusproblem als unbeweisbar hinstellen und so die Menschen vom Glauben an ihn abzubringen suchen. Und er wird immer Menschen finden, die seinen gedanklichen Vorstellungen folgen, die ihr geweckter Verstand überheblich werden ließ und die darum, verstandesmäßig, etwas zu zerpflücken suchen, was nur im Glauben und in der Liebe begriffen werden kann. Denn wo der Geist aus Gott nicht wirken kann, dort zieht der Verstand des Menschen falsche Schlüsse. Und dieser befindet sich in undurchdringlicher Finsternis, weil er den Weg meidet, der allein zum Licht führt. Den Weg über Jesus Christus, den Weg des Glaubens und der Liebe, der Wahrheit und des Lebens. Amen.